oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App, der App Touch Retouch. 1,99 Euro teuer, Versionsnummer 4.0.1 liegt vor, 28 MB groß, Deutsch-Englisch nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 306 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,5 Sternen. Meiner Meinung nach ist das zu wenig. Die App hat 5 Sterne verdient, das kann ich schon mal so sagen. Welche Magie können Sie mit Touch Retouch tun? Entfernen Sie Telefonleitungen und Pfosten, Stromleitungen, entfernen Sie Oberflächenverzerrungen, entfernen Sie alles, was Ihr Foto verunziert. One-Touch-Reparaturen. Lassen Sie unerwünschte Objekte einfach direkt verschwinden, indem Sie sie markieren. Mit dem Makel-Entferner-Werkzeug können Sie jeden kleinen Makel mit einer Berührung für immer entfernen. Linien entfernen auf Knopfdruck, eine innovative Funktion. Markieren Sie nur ein kurzes Stück einer Linie, um sie ganz zu entfernen. Sie müssen nicht präzise sein, die App wird die Linie finden. Wenn Sie nur einen Teil der Linie entfernen wollen, benutzen Sie das Ausschnitt-Markieren-Werkzeug. Stellen Sie die Linienbreite auf Auto, Dünn, Medium oder Dick ein für ein noch besseres Ergebnis. Ebenfalls könnt ihr dann noch Retuschieren machen und es gibt auch noch leicht verständliche Tutorials. Was im Endeffekt macht ihr nun damit? Ganz klar, ich habe es eigentlich ja schon vorgelesen. Ihr habt ein Foto geknipst, ihr wollt irgendwas entfernen, zum Beispiel einen Strommast, den Fernsehturm, eine Kirche, einen Postkasten vor dem Meer, einen Pfahl einer Lampe, Zebrastreifen, Mülleimer, keine Ahnung. Könnt ihr ganz einfach machen. Markiert ihr, wird entfernt und das Ganze sieht wirklich, wirklich gut aus. 1,99 Euro für Touch Retouch. Definitiv nicht zu teuer, sondern vollkommen zu empfehlen. Ganz, ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Meiner Meinung nach in der Tat wirklich eine der Top-Must-Have-Foto-Apps für iOS. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.